mit Shoulder hört ihr hier im Fritz Extra aus der Columbia-Halle. Wir stehen mitten in der wartenden Menge, die auf Sido wartet. Und trotzdem kamen hier gerade Tim, Martin und Dennis und haben hier einfach so einen komischen Stecker an die Jacke gesteckt. Young Horn. Young Horn, ja bitte. Ja. Aber bitte. Ihr wisst schon, dass Young Horn hier heute nicht spielt. Leider. Okay, jetzt möchte ich gerne noch mal wissen, für wen seid ihr alle drei da? Sido! Ich habe es nicht verstanden. Für wen seid ihr da? Sido! Geil, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, aber nach den drei Leoniden-Fans, dann jetzt noch mal ganz kurz zur absolut wundervollen Bühnenstimmung. Die Publikumslichter, die Spots, so wie man sie nennt, sind gerade schon wieder an. Und jetzt können wir hier wirklich wunderschöne, immer noch topfitte und trotzdem noch ganz bisschen inzwischen erschöpfte Gesichter gucken. Denn wir haben es ja gerade schon gesagt, ja, ein ganzer Abend steckt uns schon in den Knochen, uns Fritzen, teilweise eine ganze Woche. Und auch hier laufen ja immer wieder bekannte Gesichter rum, die auch schon mit dabei waren bei einem der vielen Konzerte, wie zum Beispiel im Sendesaal, wie zum Beispiel im Gladhaus in Cottbus. Dann waren wir noch im Watergate mit Franz von Alle Farben. Leute, so, so viel in nur einer Geburtstagswoche. Also ich glaube, unseren 26., also da machen wir irgendwas mit Kaminfeuer oder so. Also jetzt mal ganz ehrlich, es ist zum Ausrasten. Und jetzt spielst du wie gerade hier in der Pause, in der Umbaupause, 20 Minuten geht hier eigentlich nur Macklemore und die Leute sind immer noch am Rumhüpfen vorne. Und das sieht Konzert, auf das wir warten. Es geht noch nicht mal los. Nein, das, was jetzt aber gleich hier in wenigen Momenten losgeht, das sind die Fritz-Nachrichten mit Merlin Schulz.